Die Schriftsteller des Zentralvorstandes des Verbandes der Schriftsteller Koreas schufen mehr als 170 Werke, darunter die Novelle Der blaue Himmel und die Tatsachenliteratur Schenk die Liebe, die die ganze Armee und das gesamte Volk der DVRK zum 200-Tage-Kampf aufrütteln.